Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Hallo! Hallo! Zum Kastraten-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Brennercast, zum neuen. Welchen Spieltag haben wir, Rüdiger? 16! Fantastisch. Heute ohne Gast, weil ich finde, es wurde zu viel über Fußball geredet in letzter Zeit. Es wurde zu viel, das finde ich auch. Ja, es wurde zu ernst irgendwie. Wurde auch im Internet viel kritisiert. Ja, genau. Ihr seid doch kein Fußball-Podcast, war eben der Vorwurf. Ja, ja, gerade von... Und wir so richtig, stimmt eigentlich. Gerade von den Männern, wir so auch. Ja, wir haben uns auch nicht wohl gefühlt. Ja. Genau, heute mit gereizten Mandeln. Gut, ja. Also nicht gebrannt. Der Bernie war beim Arzt, dem geht's gar nicht so gut. Ja, aber der Arzt hat gesagt, keine Sorge, ist nur ein schwerer Virusinfekt. Ja. Insofern... haben wir doch einen Gast. Und falls Rüdiger heute sehr eher im Hintergrund zu hören ist, dann, weil er sich von unserem gemeinsamen Mikrofon fernhält. Ja. Nee, aber ich habe gesagt, es ist nur durch Speichelübertragung und ich versuche mich heute zurückzuhalten in meinem Spuckradius. Ja. Ich halte den kürzer. Ja, genau. Hast du auf dem Weg zum Arzt das Auto gesehen, das da auf der Ecke stand beim Arzt? Nee. Das ist ein Ferrari Dino. Ein Ferrari Dino? Ja. Das klingt so super. Eigentlich gar nicht wissen möchte, was es ist. Aber sag's trotzdem. Ist ein Traumwagen. Also das Modell ist der GT4. Der wurde gebaut, glaube ich, so Mitte der 70er bis 80 oder sowas. Heißt auch, also alle sagen natürlich Ferrari Dino. Es ist ein Dino. Es steht auch nur Dino drauf, den der damalige Firmeneigner nach seinem gerade in dem verstorbenen Sohn benannt hat, den er zärtlich Dino genannt hatte. Och. Ja, das, ach Gott, das ist jetzt ein ganz schöner, ja. Doch, aber so Geschichten sind wichtig, finde ich. Aber es ist ein Traumwagen, ja. Sehr schön, 8-Zylinder. Zum ersten Mal, der erste 8-Zylinder, den Ferrari gebaut hatte. Bis dahin nur 6-Zylinder, 12-Zylinder. Hat teilweise, ich glaube, der da unten hat sogar wirklich nur bescheidene 170 PS. Ja, das hat heute jeder... Ja. Jeder Ford Focus. Jeder Ford Focus, jeder Stickoxide um sich werfende TDI. Aber ich glaube, dass du mit dem Wagen immer noch sehr flott unterwegs bist. In 2 Jahren, wenn mein TÜV abläuft, dann können wir uns den als Familien-Carsharing. Ja, das wäre doch, das glaube ich auch, der wäre gut. Ja, ich glaube, finden unsere Frauen auch gut, wenn man vielleicht absolut was Sportlicheres. Ja. Nicht mal so Kinder. Meine Kinder wollen wegen auch nicht immer groß wegfahren. Ich tue mir leid, ich mache hier mit dem Stuhl so rum. Aber nicht. Als zukünftige Dino-Fahrer müssen wir uns ein gewisses Knarzen auch gewöhnen. du hast gestern multitaskisch unterwegs. Du hast erst Kabarett gespielt, da war ich. Ja. Und ich kann es nur empfehlen, Rüdiger Rudolph ist der Mann fürs feinsinnige Kabarett, selbst wenn die Texte nicht so feinsinnig sind. Er macht was Feinsinniges draus. Ich bin sehr stolz auf ihn, hab's ihm schon gesagt, macht es sehr gut. In der Distel noch bis Silvester. Und danach warst du auf dem Konzert von Florence and the Machine. Ja, das stimmt. Wie war's? Das war auch sehr schön. Ja, war auch sehr feinsinnig, oder? Es war, ja, die am wenigsten feinsinnigen Menschen war eine Gruppe Jungs, die sich, ich glaube, es waren Israelis, die sich da den Prosecco reingepfiffen haben und in jedes leisere Lied von Florence reingerufen haben: Florence, we love you! Unverschämt, bei mir so Fragen zu stellen, schau ihnen in die Fresse. Das hat verrückterweise Florence auch gesagt. Aber Florence wäre wirklich, glaube ich, wirklich der Typ, die auf sowas, so war. Also das mag ich ja dann doch. Sie ist Engländerin, ne? Ich habe das so vorausgesetzt, aber ich glaube doch, ja. Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich muss manchmal so, wenn ich diese Moderation für eine Fernsehsendung schreibe. Ja. Dann muss ich manchmal Videos für Florence and the Machine ansagen. Ja. Und das liegt mir ja eigentlich gar nicht. Deshalb versuche ich mir immer was rauszuziehen aus den Videos, was mir gefallen könnte oder was mich beeindruckt. Und ich finde, dass du sitzt dann stundenlang davor und findest nichts. Nein, dass sie in den Videos immer so dermaßen wild und ekstatisch und ohne Rücksicht auch auf Handlung, Stimmung und Kontext tanzt und sich um so Kampf umarmt mit Männern. Ja. Das finde ich fantastisch. Einfach so, so Extreme Hugging. Ja. Extreme Hugging out. Nee, ich hab Hug it out. Ich war mit Gabi da, meine Frau da, und ich habe zu ihr nach dem Konzert gesagt, eigentlich hat sie auch was von so einer crazy Musiklehrerin. So, sie sehr hat auch, gut. Ja, sehr gut. Das passt wirklich sehr gut. Ja. Und ich glaube auch, sollte ich jemals in meinem Leben in die Verlegenheit kommen, Robin Hood neu zu verfilmen, ich würde sie auch auf jeden Fall als Lady Marian besetzen. Ja, also dann wäre es aber wieder die Sean Connery eher Rentner-Version von Robin Hood. Weil wahrscheinlich. Ich find, Florence ist ein bisschen zu alt für eine Young Lady Marian. Du, ich glaube, die ist überraschend jung. Ach so? Die ist wahnsinnig jung, glaube ich sogar. Okay, dann tut's mir leid. Die war, ja. Age doesn't matter. Age, ja, das habe ich auch gesagt. Einmal, nur Der pfeift alles gegen uns. Ja. Gut. Ich habe tatsächlich von Lothar Matthäus kam in meinem Traum vor. Ja, ach. Hm. Ja, es war, weil ich gestern... Hat er zu dir gesprochen? Nee, ich hatte irgendwie was, wahrscheinlich, weil ich es bei Sky im Hintergrund mitbekommen habe, dass man konnte ein Meet and Greet mit Lothar Matthäus gewinnen. Und jetzt hatte ich im Traum gewonnen und dachte mir, auf den Scheiß habe ich echt keine Lust, wer will denn den treffen? Ja. Ja, das war so. Aber das war... Bei was konnte man das gewinnen? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe es nur gewonnen im Traum. Okay. Vielleicht habe ich es auch in echt gewonnen und stelle jetzt gleich fest, dass Lothar an der Tür klingelt und so... Ja, ich warte hier auf dich unten. Ich warte hier auf unser Meeting. Ja. Ich und der Pep Guardiola, wir treffen uns. Wir gehen am Christkindlesmarkt. Ja. Okay, so. Schlimm. Spieltag, ne? Sehr furchtbar. Bei deinen vielen Aktivitäten, weiß nicht, ob du noch zum Fußball gucken gekommen bist. Ich sehr wenig. Ich heute Morgen zwischen 6 und 7. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Da rentiert sich, dass man Kinder hat, die ein bisschen an die Kantare nehmen, auf die technisch. Ja, und die Fußballer dann auch mitgucken. Ja. Auch Emily setzt sich dann bei mir auf den Schoß und guckt dann mit Fußball. Montags früh und sagt dann irgendwie, hä? Wieso Bayer? Ich denke, die heißen Bayern. Und dann erkläre ich hier und auch Werkself den Begriff und so. Und das findet sie alles ganz spannend. Ja, also was hat auch mein Sohn sehr lange verwirrt? Bayer und Bayern. Spielt da Bayer? Ja. Er sagt, Bayer spielt. Nein, Bayer. Ja, ja. Oder dann, genau. Und dann, Bayer hat ja gespielt gegen Gladbach. Und da stand also dann irgendwas mit Abkürzung Borus oder Borussen. So, dann hat sie gedacht, es wäre Dortmund, ja. Aber du, ich sagte, bis bevor ich hier mich für diesen Podcast vorbereiten musste, hat mich das selber noch verwirrt. Ja. Wobei, gespielt ist ja gar nicht mehr der richtige Ausdruck. Da muss es ja ein anderes schönes Verb geben. Ja. Und deshalb auch jetzt zu Rüdiger Rudolph. Brexit the fuck down for you people. Yes, fantastische Überleitung. So, los geht's. Ich beginne auch direkt mit dem Spiel. Leverkusen ballert. Ja, ballert wäre in diesem Fall das Verb. Leverkusen ballert sich gegen Gladbach den Champions League Frust von der Seele. 5:0. Ja, und die Gladbacher mitten hinein in Frust. Für Wolfsburg reicht es gegen auswärtsstarke Hamburger nur zu einem 1:1. Ja, um das mal so zu sagen. Gut durchrotierte Bayern rennen lange gegen die Schanz und die Schanzer gegen die Manuel-Neuer-Festung, bevor die alte Weltordnung sich in Zahlen widerspiegelt. 2:0. An alle Nix-Blicker, leider haben die Skripnicker nur 1:1 gespielt. Yeah, gegen baby! Köln. That's it! Auf den habe ich den Lachs geschossen. Der lag mir schon immer auf der Zunge, ja. Fantastisch. Ja. Die Hertha erreicht mit einem 0:4 bei den Lilien einen famosen dritten Tabellenplatz. Ja, so viel Leistung ist man hier in Berlin gar nicht gewöhnt. Nee. Hannover, Hoffenheim, 1:1. Das Freitagsspiel Mainz und Stuttgart egalisieren sich 0:0. Noch besser durchrotierte Augsburger sagen, wer zuletzt lacht, lacht im Europapokal und oberhalb der Abstiegsplätze, 2:1. Und die am besten durchrotierten Borussen zeigen den kollektiven Chancentod als Mannschaftsleistung und gewinnen trotzdem noch 4:1 gegen die Frankfurter. Ja, schön. Sehr, sehr elaboriert. Danke. Ich habe das Bayern-Spiel gesehen. Ja. Und das hast du ja auch ganz schön beschrieben. Ich finde, am Anfang des Spiels war die Stimmung, also da war wieder diese berüchtigte Lazarett-Stimmung. Die, also, es ist so, ne? Pep hat ja eine Mannschaft, die findet er auch gut. Ich glaube, der ist auch relativ überzeugt von den Einkäufen oder so. Die eine oder andere, die schleppt er so mit durch, wie Vidal oder so. Ja. Aber im Grunde genommen mag er seine Mannschaft gern, holt auch das Beste raus aus denen. Aber wenn die dann anfangen, verletzt zu sein, und es hat ja letztes Jahr auch vor der Winterpause angefangen mit den Verletzungen, dann hat man oft über die Winterpause und das beste Trainingslager der Welt in Katar wird es besser, wird aber eigentlich noch schlechter. Ja. Dann kriegt Pep so eine Verzweiflungsstimmung, wirklich so, die man ein bisschen verstehen kann, wenn man denkt, so, ich habe hier eine Mannschaft, wo ein Rädchen ins andere greift, aber dann sind alle krank. Ja. Und dann wird er so ein bisschen defätistisch. Das hat man auch in den Interviews gemerkt vom Spiel. Und dieser Defätismus greift dann aber gleichzeitig auf die gesamte Stimmung in der Mannschaft über. Und dann spielt er auch so ein bisschen. Ich werde defätistisch, wie heißt das? Defätistisch. Ich weiß. Also wenn du mir das erzählst, ja, weil ich dann, der verzweifelt dann so an, ja, ach, der Arme. Ja, und dann, ja, aber das greift dann so ein bisschen auf die Mannschaft über und dann spielt die auch so ein bisschen desolat. Natürlich kann man jetzt sagen, dass die Mannschaft, die gegen Ingolstadt gespielt hat, die wirklich super gespielt haben, dass die jetzt nicht so wahnsinnig eingespielt war, die hat auf ein paar Sachen durchrotiert und es waren irgendwie nur, anfangs hatte er Angst, er kann nur 14 Spieler mitnehmen, dann waren es doch 17, aber es blieben Plätze auf der Bank frei. Trotzdem ist es immer noch eine Spitzenmannschaft, die eingespielt sein muss, weil ja alle dasselbe Training mitmachen. Ja. Aber dann so ein bisschen greift dann so eine allgemeine Leere um sich. Gerade glaube ich auch aus der Angst, dass es nochmal so laufen könnte mit Verletzungen und Desillusionsprozessen wie beim letzten, in den letzten beiden Jahren eigentlich, wo man dann im Champions League Halbfinale so klanglos gescheitert ist. Allerdings glaube ich, so eine Bayern-Krise kann oder so ein kleiner Downer kann nicht früh genug kommen. Ja. Ich habe schon Hoffnung, dass sie nach der Winterpause so Götze erholen. Thiago ist ja wieder fit, Ribéry und Robben hat, auch. Ribéry hat nur eine Muskelverletzung. Das, oder? Ja, aber ja. Bei Ribéry fing es ja auch mal mit einem geprellten Knöchel an und wurde dann dreiviertel Jahr draus. Und wurde dann... bevor ich es vergesse, Hoffenheim hat gewonnen gegen Hannover. Hast du vorher, glaube ich, unentschieden, ein Unentschieden uns serviert. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Das auch. Ich weiß das auch. Die Feuerwehr Hüb Stevens hat so ein gelöscht. Quatsch, ne? Ja. Du, ich glaube, ich war so in diesem Ha-Ha-Ding drin. Genau, ich hatte noch Hüb und so wollte ich noch. Und Unentschieden. Natürlich, Unentschieden. Ja. Ja, die haben, ich weiß das auch. Ich habe sogar getippt, mein Lieber. Das ist, habe ich 4 Punkte gemacht. Ja, sehr gut. Ja. Na, ich glaube, dass du es weißt, ja. Aber ich muss es nochmal berichtigen, quasi der Statistik halber. Das ist ja, aber so bin ich, ne, für einen guten oder für einen halbgaren Gag. Ja. Deshalb bist du hier. Ja, deshalb, das ist deine Job Description. Ja. Bei Bayern, ne, der Holger Badstuber, hast du gesehen, was der für einen schönen Turmmann hatte? Ja, der hat der. Meinst du, hat sich radikalisiert? Also während des Fouls auf jeden Fall. Hast du es gesehen, wie der? Also es war kein wirkliches Foul. Die sind halt gegeneinander gewumst in der Luft. Oder um es in der Sprache eures Pianisten gestern zu sagen, gegeneinander gerabimmelt. Ja, richtig. Ja. Und hast du gesehen? Das sah echt brutal aus. Das nein, war ich hab's nicht gesehen, so, nein. Das, was man beim Wrestling gerne als Headbutt faked, das war da in vollkommen echt. Mhm. Und so sähe es aus, wenn man es nicht faken würde. Nämlich sofortiger massiver Blutverlust bei Holger Badstuber. Aber das hat mich, ich glaube, der, wer war das, der Kölner, ne? Der Modest, der hat neulich auch einen Ball am Kopf gekriegt. Wo auch sofort um ihn herum alle Arme hochgehen, weil das Blut lief wie aus einem geöffneten Wasserhahn von seinem Schädel herab. Ja, durch den Ball? Durch den Ball. Ich glaube, es war wirklich nur durch den Ball. Ja, nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Was habe ich hier noch stehen? Rafinha ist jetzt Deutscher. Ja. Darf aber aufgrund irgendwelcher obskurer FIFA-Statuten nicht in der Nationalmannschaft spielen. Und jetzt frage ich mich und dich und uns, wenn die Presse, die Sportpresse so super schlau ist und seit einem halben Jahr spekuliert, seit man weiß, dass Rafinha diesen Pass beantragt hat, aber in der deutschen Nationalmannschaft spielt. Warum berichtet die Presse jetzt, oh hoppala, FIFA-Statuten, er darf doch nicht spielen. Mhm. Hätte man das nicht vorher recherchieren können? Hätte man nicht sagen können, er kann sich ja bewerben für den deutschen Pass, wie er will, er wird aber trotzdem nicht in der Nationalmannschaft spielen, statt das in Artikeln so hoch zu putschen? Ich finde, macht einen sehr unprofessionellen Eindruck. Finde ich auch, wäre zu erwarten. Ja. Außer da hätten sich neue FIFA-Statuten ergeben. Das ist nicht die Lügenpresse, ist die schlecht vorbereitete Presse. Ja, und das ist auch eher das Problem. Die Lügenpresse gibt es gar nicht. Es gibt die schlecht vorbereitete Presse. Ja. Die schnelle Online-Presse. So, jetzt hauen wir rum drauf. Ne? Ja. Wir, die am schlecht vorbereitesten Podcast. Ich möchte so gern einen Award bekommen. Den hat mein Lieblings-Wrestling-Podcast hat neulich so einen Award bekommen. Cheap Heat heißt der übrigens. Shoutout to Cheap Heat, die uns niemals hören oder verstehen werden. Die haben einen Award bekommen, der hieß Most Improved Podcast. Oh. Und dann hat der einer der Moderatoren gesagt, well, thanks for the most backhanded compliment of the year. Aber ich finde, ich wäre mit Most Improved auch zufrieden. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, pff, klar. Ja. Da gab's natürlich Zettelgate. Zettelgate, ja. Zettelgate war so super. Ich habe echt nichts Lustigeres gesehen als den Blick von Philipp Lahm. Genau, auf diesen Zettel. Auf diesen Zettel. Was war dein erster Gedanke? Mein erster Gedanke lesen. War so, er kann es nicht lesen. Ja. Und selbst wenn er es lesen könnte, versteht er es erstmal. Er versteht es auch nicht. Und er fragt sich, wann ist die Zeit, das zu entziffern? Ja. Wer kann es lesen und wann soll ich es mit den Leuten besprechen? Ich finde, es wirft wahnsinnig viele Fragen auf. Weil auch so Sachen wie, hat Pep Zettel dabei? Hat er einen Stift dabei? Hat er das vorbereitet? Er macht das schon ab und zu mal Zettel reingeben. Ja, aber irgendwer schreibt ja immer mit. Aber also wer schreibt mit? Genau. Aber was ich mich auch frage, sind diese Zettel vielleicht vorbereitet? Also ist da vielleicht ein Foto, ist auf diesem Zettel vielleicht von vorgedrucktem Spielfeld? Moderationskarten. Mit Nummern drauf und er macht nur Pfeile rein und sagt, so Philipp, du gehst jetzt weiter darüber, du gehst nach rechts. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich geträumt habe. In meinem Kopf habe ich den Zettel gesehen und ich glaube, es waren nur so hingeschmierte Notizen. Ja. Und Pep als Meister, was mir an Pep so immer schon aufgefallen ist, dass er oft in der ersten Halbzeit nach so einem Wunschmodell, wie er sich das zusammenfantasiert, aufstellt, was aber nicht funktioniert. Teilweise fand ich schon, es funktioniert so nicht. Und dann stellt er aber dermaßen genialisch um, dass es irgendwie doch funktioniert. Und die Umstellungen waren aber scheinbar echt so komplex. Ja. Vor allem über die Außen ging ja nichts, dass wirklich nur noch ein Zettel Not tat. Ja. Und den musste dann Lahm, das war wirklich ein einziges, hä? Dann ist es zu Javi Martinez. Genau. Der so, dessen Blick. Hier, du sprichst doch Spanisch. Ja, genau. Aber dessen Blick war eher so, es hat Pep, das kriegen wir schon irgendwie. Und dann gab es aber, ich weiß nicht, war das eine Ecke oder ein Freistoß, irgendwann eine Situation war es, eine Standardsituation, eine Ecke, ja, wo dann besprochen wurde. Genau. In quasi vollkommener Ignoranz der Anwesenheit gegnerischer Spieler noch, ja, so. Ja. Hey, jetzt hört mal auf, wir, hört mal, ich kurz glaube, auf, wir müssen uns mal die kurz. Haben sogar dem Gegner den Zettel gezeigt, ob die sich einen Reim draus machen können. Ja. Ja. Es war so super. Und ehrlich gesagt, ich meine, das sind ja so Momente, die man braucht, finde ich, um sich mit seinem Trainer irgendwie was mit dem anfangen zu können. Wenn der geht, dann wird man das vermissen. So einen Zettel gibt es nie wieder irgendwie. Der Zettel ist ja auf eBay, ne? Hast du mitgekriegt? Er steht jetzt schon bei über 400.000 Euro. Wirklich? Nein, das war ein Witz. Ah, aber ich, schön wäre es. Ich hätte sofort gesagt. Ich hätte mitgeboten, glaube ich. Wie hieß denn dieser Ingolstädt, der Verteidiger, der wirklich alles wegverteidigt hat? Der hatte so einen Namen wie Bourgeot oder so ähnlich. Das kann ich nicht mit Ihnen leider. Aber es ist auch so, ich schreibe manchmal die Namen richtig auf. Ja. Dann macht mein Rechtschreiberkennung, meine Autokorrektur, ja, auf iOS irgendwas Wahnsinniges draus. Ja. Und es bleibt dann für immer so stehen. Und ich weiß nicht, wie der Spieler original hieß. Könnt ihr natürlich recherchieren. Ja. Aber wir gehören ja auch zur schlecht vorbereitet Podcast-Presse. Genau. Ja. Vielleicht will aber auch Pep nur Fallhöhe schaffen, ja. Dass er sagt am Anfang, ich stelle wahnsinnig schlecht auf. Und jede Aufstellung, die ich danach bringe, muss aussehen wie ein Geniestreich. Das ist jetzt übertrieben. Ja, das ist übertrieben, aber es ist ja irgendwie... Ich wollte nur als den schlecht vorbereiteten Pep dastehen lassen. Aber das stimmt natürlich auch nicht. Nee, stimmt klar. Aber Hasenhüttl hat sich sehr gefreut über das Lob. Ja, Pep muss zu ihm gesagt haben, er würde sich das wünschen, dass mehr Mannschaften so mutig den FC Bayern angehen, wie er das mit seinen gemacht hätte. Ja, ich hatte auch, ich habe auch für die Weiß, für Weiß Sports, für die ich manchmal schreibe online, was geschrieben mit den 10 deprimierendsten Trainerausreden des Jahres nach Bayern-Niederlagen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die das online stellen oder schon gestellt haben. Leider haben wir kein Internet. Aber nee, haben wir nicht. Aber da sind ein paar, ich habe es notiert, da sind ein paar nette Sachen dabei. Also die wirklich so defätistisch sind. Ich glaube, auf Platz 1 ist bei mir gelandet. Es kann sein, dass Weiß es noch umstellt. Ja. Auf Platz 1 ist bei mir gelandet. Da sagt Roger Schmidt, ja, nach der 3:0 Niederlage von Leverkusen gegen Bayern: Wenn man gegen die Bayern verliert, braucht man keine Ausreden. Ich finde, das ist so, das kann man nicht sagen. Nicht als Leverkusen-Trainer. Nee, nicht als Leverkusen-Trainer. Nee, das kann man vielleicht sagen als... Im Pokal, wenn man... Darmstadt-Trainer oder so. Ja. Skripnik kommt zweimal vor, einmal als Bonus, einmal in der Liste. Skripnik ist wirklich, der hat ja einen Rüffel bekommen von seinem Eishockey-Manager hier, von, ja, Thomas Aichin. Ja. Der hat immer gesagt, der Viktor trägt das Herz zu sehr auf der Zunge, ist zu sehr Bremen oder bla bla bla. Was völlig lächerlich ist. Also ich meine, Bremen-Trainer dafür zu rüffeln, dass er irgendwie zu deutlich mit seinen Emotionen umgeht, ist ein Witz. Ich meine, vielleicht war das ja bei Schaf ganz schön, dass der so unterspannt war. Ja. Aber eigentlich ist das genau das, was der Fan will. Unser Freund Thilo, kein Freund von Skripnik. Ja. Würde vielleicht eigentlich Ihnen recht geben, aber ich sage, das war gemein, den so zu enteiern. Auf jeden Fall, der hat zum Beispiel gesagt... Ich sage jetzt nichts über Wiesenhof. Der hat nach einer Bayern-Niederlage, nach einer knappen Bayern-Niederlage hat er gesagt, ja, sind wir denn etwas anderes gewohnt? Ich weiß nicht, wie der Ukrainer spricht, ich mache es nicht nach, sonst wird es so schlecht. Sind wir denn was also anderes gewohnt? Wie Klitschko. Ja, ich weiß, aber ich kann... Sind wir denn was anderes gewohnt? Ne, ja, stimmt, das kann, ja, kann sein. Ja. Sind wir denn was anderes gewohnt? Haben wir uns etwa die Champions League vorgenommen? Puh. Toller Satz, ne? Ja. Und bei einer vergangenen Niederlage hat er gesagt, insgesamt, da haben sie 4:0 verloren, ne? Mhm. Also es geht schon in die Kategorie Kanter-Sieg für Bayern. Da hat er gesagt, insgesamt haben wir es nicht schlecht gemacht, zumindest besser als beim 0:6 in der Hinrunde. Super. Also falls der Artikel kommt, da sind noch ein paar defätistischere Hämmer dabei. Was habe ich noch notiert zum Spieltag? Der Schmadtke, Jörg Schmadtke, ja, Köln-Manager, ist auf die Bank verwiesen worden. Ja, darf ich dich? Auf die Tribüne. Und hat gesagt, er hätte nichts Schlimmes gesagt, das wäre alles Interpretationssache, der Schiri wäre wohl ein bisschen, der Offizielle wäre wohl ein bisschen empfindlich gewesen. Ja. Aber da, wo er herkomme, aus dem rheinischen Raum, ja, da wäre Eierkopf ja definitiv kein Schimpfwort. Ja. Ist es so? Du hast in Köln lange gelebt? Ich habe in Köln, ein Eierkopf, im englischen Sprachgebrauch ist es so ein Intellektueller, ne? Wirklich? Ein Egghead, ja, ist ein... Oder? Doch. Weiß ich nicht. Nee. Doch. Ja. Hätte ich gedacht. Ja? Eierkopf. Naja, also ich bin ja auch Taxi gefahren in Köln, wie du weißt. Eierkopf, dem Wort bin ich nicht so oft begegnet. Hydrantenschädel fand ich immer gut. Hydrantenschädel. Ja. Das kam einmal über einen Taxifunk, da haben wir alle in unseren Taxen gelegen und gelacht. Ja. Also ich hätte auf Eierkopf hätte ich mit Fratzengeballer reagiert. Ja. Aber heftig, oder? Mein Lieber. Ja. Nee, ich hätte... Ich finde... Wenn ein Manager zu dir sagt, Ah, Sie sind doch ein, Eierkopf. Ja. Ich hätte ihn auch verwiesen. Deswegen. Da hinten ist die Tribüne. Ja, sicher, ja. Da hinten ist die Tribüne. Ich bin Eierkopf und da hinten ist ja. Ich, ja. Nee, ich finde, glaube auch. Ja. Was hat, ich habe dich, der Schmadtke war ja letzte Woche bei Sky 90. Ja. Der hat irgendwie eine Halskette getragen. Hast du erkennen können, was das war? Hast du es gesehen? Nee, hatte ich nicht. Ich hatte auch deine SMS erhalten, nachdem die WhatsApp. Deine WhatsApp erhalten, nachdem die Sendung aus war und hat mich gefragt, what the hell hat Rüdiger schon wieder gesehen, was ich nicht gesehen habe? Ja. Dieser Fuchs fürs Detail. Für mich sah das aus wie, ich weiß nicht, also es war so was Größeres, wie so ein, manche Leute hängen sich auch ein Plektron um den Hals. Ja. Oder vielleicht, für das war es nicht. Das vielleicht war es auch ein Bugatti-Autoschlüssel. Ich meinte, ein B erkannt zu haben. Naja. Was hatte ich denn noch zu Pep? Auswechslung kurios. Vidal, Boateng, Müller ausgewechselt. Ja, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber gut, das Ergebnis gibt ihm letztlich recht. Ja. Ja, was ist da mit Gladbach passiert? Warum? Gladbach? Nach einer Siegesserie, die so eindrucksvoll und so überzeugend war und bis zu einem Punkt, wo man wirklich denken musste, es ist mehr als nur die pure Euphorie, die sich hier so von Spiel zu Spiel trägt. Es ist scheinbar auch wirklich das Können des Trainers gegen diese Menschen aus Leverkusen, die nicht viel zustande gebracht haben, 5-0 verlieren. Wobei, hast du Champions League gesehen mit Leverkusen? Nee, 1-1 ging es da aus. Also ich habe, ging es 1-1 aus. Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen. Ich fand die schon irgendwie auch ganz toll. So, also sie haben auch, also viel, wir sagen also immer auf, viel Aufwand, kein Ergebnis, aber eigentlich gab es da so Momente, die waren zum Niederknien, finde ich. Ja, so. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, dass Chicharito und Bellarabi sich gestritten haben. Ja, das war wirklich, also Bellarabi war auch absolut genial, finde ich, ab und zu. Der ist da teilweise durch die Abwehrreihen da durch. Es war wirklich, das gibt's doch gar nicht. Wieso ist der immer noch so? Und dann kam aber wirklich dann manchmal so der Pass auf hier, die, auf den Hernandez, auf den, wie nennt sie ihn? Chicharito! Chicharito, genau, kam dann irgendwie nicht. Und da war, finde ich, auch zumindest einmal zu Recht sauer. Was hat sich geändert bei Leverkusen, dass es plötzlich so gut läuft? Also gut, Barcelona war deiner Meinung nach schon ganz gut, aber Kießling ist dabei. Kießling irgendwie 2 Tore geschossen, 2 vorbereitet oder so. Ja. Kießling von Roger Schmidt geschmäht. Eher geschmäht, ja. Geschmäht. Und plötzlich ist er da und es funktioniert. Vielleicht ist es das. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin kein Leverkusen-Experte. Ich beobachte nur. Wolfsburg nur unentschieden gespielt. Ich finde, also das Lasogga Foul an Dante. Es sind 2 Sachen passiert, die sehr brutal waren. Erstmal der Fehler von Dante war ziemlich brutal. Und ich finde, dafür hat er ein bisschen zu Recht auch ein brutales Foul kassiert. Naja, ich meine, es war schon, als wäre schon eine rote gewesen. Du meinst, es war ein Karma, ja? Ja. Ich meine, so karmatechnisch war es völlig okay für Dante, finde ich. Ja. Das muss bestraft werden. Ja. Und das ist auch der Grund, warum er nicht mehr bei Bayern spielt. Ja. Ich glaube, Pep hat auch zu ihm gesagt, Dante, du bist ein toller Mann und ich wünsche mir 1000 von dir in meiner Mannschaft. Aber bitte 1000 fehlerfrei, Dantes, weil da sind echt viele Ungenauigkeiten passiert. Das denkst du dir aber gerade aus, das hat er nicht gesagt. Doch, er hat wirklich gesagt, er hat auf den Zettel geschrieben. Viele tausend Dantes, hätte gern 1000 Spieler wie Dante in der Mannschaft. Oh. Pep ist ja quasi die lebende Hyperbel. Ja. Hyperbel. Wo waren wir? Wir waren beim, ich glaube, du willst auch sagen, dass das Lasogga, aber schon, dass es eigentlich schon ein brutales Foul war und dass er gesagt hat, wir spielen ja hier kein Schach. Ja. Ja, weiß nicht. Aber er macht hier auch kein MMA, muss ich sagen. Er ist schon aber auch ein Schaumschläger, oder? Ja, er ist schon Schaumschläger. Er ist bei weitem nicht so gut wie... Er ist ein talentierter Schaumschläger. Ein talentierter Schaum. Ich mag ihn auch, aber dass er sich selber auch immer wieder für die Nationalmannschaft so ins Spiel bringt, finde ich, ist da überhöht er sich etwas. Es gab wieder einen Last-Minute-Sieg, hast du ja auch schon erwähnt, bei Break It Down für Augsburg. Übrigens, wie von mir vorhergesehen. Ja, wirklich? Ja, ich habe nicht so stark getippt, aber also deutlich besser als letzte Woche. Aber ich habe einen Augsburg-Sieg getippt, war da sehr stolz. Kalubi, ja. Einer von den Ochsen da vorne, glaube ich, hat Weinzierl gesagt. Er hat irgendwas sowas gesagt wie, ich hoffe, dass es einen von diesen großen Ochsen hier den Ball erwischt. Ja. Ja, genau. Das hat der Ochs aus Augs hat es dann auch gemacht. Und ich finde, das ist eine sensationelle Geschichte, dass Augsburg da weitergekommen ist. Im Europapokal, Und dann nochmal quasi das imitiert. Ja. Quasi so eine mit der, das war die Blaupause, und das dann nochmal anwendet, diese Willensleistung nochmal anwendet auf die Bundesliga. Ja, auch sehr wichtig gegen Schalke. Naja, die haben die Woche nochmal die Gelegenheit gegen BVB, ne? Im Pokal. Ja, traditionell sehr schwerer Gegner auch für den BVB, immer wieder Augsburg. Aha. Aber ich glaube, in der Statistik relativ klar für den BVB. Effenberg hat durchgegriffen in Paderborn. Drei Leute spendiert. Suspendiert. Spendiert ist auch gut. Können, ja. Unter anderem Lakic. Was machen die denn jetzt, die Armen? Hey, Lakic ist auch so ein Spieler, der spielt irgendwie, keine Ahnung, wenn ich mich umdrehe und zum Fenster rausgucke, weil irgendwie jemand schreit und ich komme wieder hierher zum Podcast, spielt Lakic schon wieder in einer anderen Mannschaft. Keine Ahnung, wo der überall spielt. Aber ich glaube, bei Paderborn ist er tatsächlich schon ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall ist er suspendiert und Lakic reißt echt nix, egal wo er spielt. Aber ich bin nicht am Laufenden, ich weiß nicht, ob diese Suspendierungen zurecht erfahren. Aber ich finde, wenn es so bescheuert läuft und man aber so als messianisch erwarteter Trainer ankommt, es läuft so schlecht, dann bleibt einem nur so eine radikale. Dann bleibt einem sowas, ja. Wenn es aber dann nicht funktioniert, dann ist man weg vom Fenster. Wahrscheinlich. Ja, dann geht nichts mehr. Aber ich habe ja gelernt, Thilo und du, ihr glaubt an ihn. Ja, wir glauben an ihn. Gut. Er hat auch, eines der bekanntesten Effenberg-Zitate ist ja irgendwie so Freunde der Sonne. Und auch da hat er jetzt wieder er hat es wieder aufgegriffen, hat irgendwas gesagt, so irgendwie, klar gibt es nicht nur Sonne, aber so viel Nacht darf auch nicht sein. Ja, weil sonst hat er keine Freunde mehr. Ja, er ist einfach ein Poet, ne? Ja, das habe ich aber schon öfter gedacht. Ja. Viele im Fußball eigentlich. Ja, was haben wir noch? Die Dortmund-Maschine läuft ziemlich rund, hat ein Freund von mir das formuliert. Wobei, ich habe es nicht gesehen, aber es muss ein grotesker Übers Torköpfer vor dem leeren Tor von Mkhitaryan gegeben haben. Hast du es gesehen? Ja. Nein, ich habe es nicht gesehen, leider nicht, nein. So gut vorbereitet sind wir. Aber zum Beispiel auch mit Sky, ich verstehe es nicht. Alle Spiele, alle Tore komplett. Weißt du, ab wann das online ist? Am Sonntagabend. Nee, ab morgen. Wirklich? Ich wollte es heute Morgen gucken. Steht drin, online 15.12. Das ist, glaube ich, morgen. Ich habe meinen Sky-Account, glaube ich, also meinen Sky-Go-Möglichkeiten so oft verliehen jetzt, oder du und Thilo, ihr nutzt ihn auf so mannigfaltigen Geräten, dass ich mich selber nicht mehr einloggen kann. Ah. Insofern, wenn ich dann spät nach Hause komme, so wie gestern Abend, dann und kann nichts mehr gucken, weil das Wohnzimmer hier irgendwie besetzt ist durch schlafende Personen, dann bin ich quasi machtlos. Dann guckt ihr, aber ich denke an gefährliche Liebschaften, ne? Da bin ich völlig machtlos. Ja. Ich plädiere für eine kürzere Ausgabe heute, weil ich ja so stimmlich nähe ich mich. Und ich muss ja zum Zug. Du musst ja zum Zug. Aber erzähl doch bitte, wo du hinfährst, weil das ist nämlich ganz interessant. Ich setze mich jetzt gleich in den Zug und fahre nach Bonn-Bad Godesberg. Das alleine ist schon sehr. Das ist schon mal gut. Ja. An meinem einzigen freien Tag an der Distel, ja, fahre ich erstmal 5 Stunden nach Bad Godesberg. Guck mir heute Abend ein Theaterstück an, wo es irgendwie peripher, also es spielt so im Zauberer-Milieu, im magischen Milieu. Und eine der Hauptrollen spielt Michaela Schaffrath. Ja. Ja. Warum erwähne ich das? Vielleicht viele unserer Zuhörer kennen sie. Ja. Damals auch unter dem Namen Gina Wild. Habe ich lustigerweise gestern bei Florence in the Machine einem anderen Mädel, das auch mit war, eine Freundin meiner Frau, die sagte, genau, kam auf Gina Wild und die sagte nur, ach, das ist doch dieser tolle Anfang von dem Porno, wo sie reinkommt und sagt, warum liegt hier überall Stroh? Ja. Ich habe dann nicht weiter gefragt. Das hat mich ein bisschen. Das ist quasi schon so ein bisschen so ein, wie sagt man, so eine Redewendung. Das habe ich schon öfter gehört. Ja. Ach. Ja. Du kennst das. Ja. Ich kenne das nur mit Sägespäne auf den Fähren von England nach Irland. What? Ja, wo so viel gesoffen und gekotzt wird und die See so raus, dass man da Sägespäne auslegt. Wofür das Stroh jetzt, das möchte ich nicht wissen. Ich habe meiner Frau erzählt, dass du zu Gina Wild ins Theater fährst. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, die macht er jetzt immer so auf ernsthafte Rollen, die hängt sich da wirklich rein. Und dann hat sie so gestutzt und hat gesagt, oder war das Veronika Ferris? Ja, ist ein ganz ähnlicher Typ eigentlich. Ja. Dem ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Das, gut. Dann verabschieden wir uns jetzt. Sorry für die kurze Ausgabe. Wir haben keine Weihnachtsausgabe mehr, oder? Haben wir? War das jetzt? Aber wir können es per Telefon machen. Wir können skypen, oder? Machen wir am Montag noch eine Weihnachtsausgabe. Ich glaube, da bin ich schon in Bayern. Ach, dann bist du schon weg. Ah, du bist in Bayern. Bist du noch hier? Ich bin hier. Dann skypen wir, oder? Wir skypen. Dann große große Brennercast Weihnachtsfeier nächsten Montag. Und wir singen ein Weihnachtslied nächste Woche. Auf jeden Fall. Gut, dann bin ich auch stimmlich fitter. Ich hoffe, ich auch. Gut, vielen Dank. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.